sehr geehrter Cut, lieber netter Versuch. Kritische Texte, Weltverbesserer Blues. Du denkst, du gibst dem System eine Reparatur. Unterschätzt dabei nur das Gesetz der Natur. Denn wir kommen mit Kohlekraft im Monopol der Macht. Mit Munition en masse durch Korruption ergattert im Logenplatz. Du kommst mit Notenblatt, wir haben uns totgelacht. Guck mal, David gegen Goliath, das ist aus einem Märchenbuch voller erlogenem Quatsch. Bevor du Feuer bei der Generation entfachst, fahren wir Hovercraft durch eine Mondlandschaft. Ein Antikriegsklangerzeugnis? Ganz was Neues, John Lennon hat das schon in den 70ern gemacht. Hat ja richtig was gebracht. Du machst ein Lied gegen die gemeine Welt. Und in China hat gerade jemand Reis bestellt. Dann kommt der Krieg wieder, dann begreifst du schnell. Musik ist keine Lösung. Die Melodie löst bei ihnen Hoffnung aus. Heute hebt das Festival gesorgt die Faust. Aber morgen wachen sie in ihrer Kotze auf. Musik ist keine Lösung. Was willst du? Menschen mit deinen Liedern tragen? Von der schiefen Bahn zur Zivilcourage? Über allen Krisenstaaten Friedensfahnen? Willst du noch eine Niere haben? Denkst du, du bist jetzt die Stimme der Gesellschaft? Die finden dich so lange cool, bis du Geld hast. Vielleicht wirst du von manchen für den mutigen Schritt geliebt. Andere sagen, der will doch nur gute Publicity. Nein, es ist nicht leicht. Du musst Gegenwind verkraften. Zweifelhafte Leute aus der falschen Ecke werden für die nächste Single klatschen. Zum Beispiel anzugetarnte, rechtsextrem gesinnte Spasten, die dein Video posten, weil sie kalkulierte Jagd auf jugendliche Wählerstimmen machen. Klar, denn keiner versteht deine Texte nach einer Jeberpalette. Du hast mehr Schnapsleichen auf dem Gewissen als Leben gerettet. Die Satire wirst du schwer im Dorf erläutern, es sind Perlen vor die Säufer. Schenk den Menschen Botschaften und dein Temperament. Sie werden nur darüber streiten, wer dich länger kennt. Glaub mal nicht, dass da irgendetwas hängen bleibt, außer dem Download der MP3. Du machst ein Lied gegen die gemeine Welt. Und in China hat gerade jemand Reis bestellt. Dann kommt der Krieg wieder, dann begreifst du schnell. Musik ist keine Lösung. Die Melodie löst bei ihnen Hoffnung aus. Heute hebt das Festival gesorgt die Faust. Aber morgen wachen sie in ihrer Kotze auf. Musik ist keine Lösung. Wenn du alles so viel besser weißt, du Wunderknabe, warum sitzt du nicht im Bundestag, hä? Hast dir gedacht, der Job als Protestsänger ist krisensicher? Doch wäre Weltfrieden, braucht man deine Lieder nicht mehr. Wenn man die Geiseln in Guantanamo befreit und das Weltklima wieder einen Status quo erreicht, muss ich darauf hinweisen, ohne schadenfroh zu sein. Du singst dich in die Arbeitslosigkeit. Gib es zu, du brauchst die Tränen, die Angst, die Hero-Junks, die Krebserkrankten, die Schlägerbanden, den Mädchenhandel, die Denunzianten von nebenan, die Militärtyrannen, die Hate-Kampagnen, die Karriereschlampen, die Laserschranken, die Toxik. Gehen Substanzen, die in den Meeren landen. Der Planet geht baden, doch wir gehen zusammen. Schenk dir ein und du siehst, dich bemerkt keiner. Das Glas ist halb leer, Meister. Erlaub den Zweifeln, deinen Kopf zu ficken. Denn es steckt immer noch Mist in jedem Optimisten. Mach's wie wir, uns ist die Schöpfung Latte. Wenn Gott nur 7 Tage braucht, kann es ja öfters machen. Stampf Gitarre und schreib Fülle ein. Du bist unbesiegbar durch Gleichgültigkeit. Nichts ist mehr schlimm und verwerflich. Nimm dir ein Zimmer mit mehr Blick, während sich unten das Gesindel beerdigt. Gib die Menschheit, ich bin noch nicht fertig. Gib die Menschheit auf, Kaliber, du verschwendest deine Kunst. Sie wollen Änderung, doch sagen, ihre Hände werden gebunden. Da sie dunkle Mächte lenken, blasen sie Quellen wiederum. Aber die Menschen sind nicht böse, die Menschen sind nur dumm.